gucken, man muss dann aber auch fragen, A, was ist für die Zauber, was ist Magie, was ist Realität für die? Ja. Ja, also für die Zeitgenossen um 1500, jedenfalls für den gläubigen Teil. Wir wissen ja nicht, ob dann wirklich alle Leute gläubig waren. Ja. Also weil vom größten Teil der damals lebenden Menschen in Europa wissen wir herzlich wenig. Ja. Also ja, eine Beschreibung, also was die jetzt selber gedacht haben, welche Vorstellungen sind ja eigentlich unbekannt. Was natürlich bekannt ist, was für Leute wie Luther real war, das war eben, Gott ist eine Realität. Auch Jesus ist eine Realität. Ja? Und wenn die sich im Abendmahlstreit darum streiten, dann ist das für uns, glaube ich, schwer nachvollziehbar. Also wird jetzt wie im Katholizismus gelehrt, verwendet sich dort diese Hostie, also dieses Stück Fresspapier und der Wein, verwandelt sich das tatsächlich in Leib Christi, vor allem, was ist das? Ja? Und Leib und Blut Christi, ist das wie bei Luther, so zum, also was ich überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann, ja? Einerseits symbolisch gemeint, andererseits aber auch Christi ist dann real anwesend, oder ist es wie beim Zwinglianern, das ist ein Signum, das ist ein Beispiel, also heruntergezogen. Und da kann man dann sehen, okay, für Luther gibt es einfach eine Grenze. Ja, und zwar nicht nur, ich lasse das Wort stehen, sondern er lässt halt wesentliche katholische Glaubensinhalte als Residuum stehen. Es wird nicht mehr verwaltet nur durch den Priester. Ja? Also es ist tatsächlich schon eine Mensch-Gott-Beziehung und nicht eine Priester, also das halbe Abendmahl. Ja? Eine Priester-Gott- und Priester-Mensch-Beziehung. Und das kann man sicherlich mit unseren Begriffen unglaublich schwer fassen. Ja? Und sicher, es ist, ich meine aber, das von Thomas von Aquin mit der Transsubstantiation ist für uns ein Kunststück.